Kapitel 21. Das sehen die Japaner. Sie heben auch ihre Gläser und rufen mit japanischem Akzent: Prost! Marco lacht und ruft: Auf das deutsche Bier! Bier, rufen die Amerikaner. Biel, rufen die Japaner. Alle zusammen trinken. Dann muss der Kellner wieder rennen und Bier bringen. Kapitel 22. Marco sagt: Philosophie. Kein Mensch braucht Philosophie. Vera schaut auf Daniel. Sie denkt: Was sagt er jetzt? Daniel antwortet: Du denkst, das Leben ist nur Geld. Geld, Logik und System. Alle Leute wie du denken das. Diese Mentalität dominiert heute die ganze Welt. Vera sagt: Aber das stimmt nicht. Es gibt auch die Religion. Daniel sagt: Ja, die Religion ist eine Alternative. Aber die Religion ist altmodisch. Sie kommt aus einer Zeit ohne Wissenschaft. Kapitel 23. Marco sagt: Richtig. Und Geld ist modern. Geld ist objektiv. Und was machst du am Ende deines Lebens, wenn der Tod kommt? Fragt Daniel. Marco lacht. Wenn der Tod kommt, dann kaufe ich einen neuen Porsche. Ich fahre ein letztes Mal. Und wenn ich tot bin, bekommt mein Sohn den Porsche. Das ist eine Philosophie des Lebens. Nicht Vera? Vera hebt das Glas. Sie schaut Daniel in die Augen und sagt: Prost. Die drei trinken. Auch die Amerikaner und die Japaner trinken. Ein Amerikaner sagt: The Germans drink very fast. Interesting. Kapitel 24. Vera sieht auf Daniel. Sie denkt: Das Argument von Marco ist nicht schlecht. Ist Daniel jetzt frustriert? Aber Daniel ist nicht frustriert. Er fragt: Und was machst du abends, Marco? Nach der Arbeit? Das Manager-Magazin lesen? Sudoku lösen? Wie interessant. Daniel wendet sich zu Vera. Vera, mal ehrlich, kann eine Frau so einen Mann heiraten? Kapitel 25. Plötzlich ist Vera melancholisch. Sie denkt an ihren letzten Freund. Er hat auch internationale Ökonomie studiert. Nach dem Diplom hat er einen Job in Brasilien bekommen, in Rio de Janeiro. Nach 2 Wochen hatte er dort eine neue Freundin. In seiner letzten E-Mail stand: Ich investiere meine Emotionen jetzt auf internationalem Level. Deutschland ist zu klein. Heute hat man internationale Beziehungen. Kapitel 26. Na, sagt Marco, schaut Vera direkt in die Augen und lächelt süß. Vera ist irritiert. Marco hat schöne Augen. Sein Parfüm ist gut und teuer. Er benutzt Gesichtscreme. Er fährt einen Golf Cabrio. Sein Englisch ist exzellent. Und er kann auch Spanisch und sogar Chinesisch. Vera denkt: Eigentlich ist Marco perfekt. Aber denkt auch er bei Frauen nur an emotionale Investitionen und schnellen Gewinn? Kapitel 27. Marco legt seine Hand auf Veras Hand. Seine Hand ist schön warm. Na los, sag schon. Kann eine Frau so einen Mann heiraten? Vera öffnet schon den Mund, um etwas zu sagen. Da ruft Marco: Nein, stopp! Er nimmt die Hand von Veras Hand und sagt: Das ist nicht die richtige Frage. Die richtige Frage ist: Möchtest du einen Mann wie Daniel heiraten? Einen Mann, der jeden Abend Aristoteles und Platon liest? Kapitel 28. Vera sieht auf Daniel. Sie sieht das alte T-Shirt, die alte Jeans, den Bart und die langen Haare. Aber dann sieht sie, dass Daniel auch einen schönen Mund und sensible Hände hat. Und er ist groß und hat breite Schultern. Er sieht total fit aus. Vera fragt: Sag mal, Daniel, machst du Sport? Gehst du ins Fitnesscenter? Kapitel 29. Ha! Ruft Marco. Siehst du? Du denkst auch materialistisch, Vera. Er hebt das Glas. Und deshalb musst du mich heiraten. Prost! Prost, ruft Daniel. Auf die Philosophie und das Bier. Und auf die Frauen, ruft Marco. Die drei trinken. Kapitel 30. Die Amerikaner und die Japaner trinken auch. Die Japaner haben angefangen, mit den Amerikanern zu sprechen. Sie sprechen jetzt auch laut und gestikulieren viel. Der Kellner muss immer wieder frisches Bier bringen.